Papst Leo XIII. Schreibt am 28. August 1879, obwohl die Lehren des heiligen Liguori, Zitat, den ganzen Erdkreis durchdrungen haben, so ist es doch zu wünschen, dass sie noch mehr und mehr verbreitet werden und in die Hände aller kommen. Er hat herrlich die Frömmigkeit aller erregt und zeigt ihnen die Wege, auf welchem sie aus der Macht der Finsternis loskommen. Und um nicht zu sagen von seiner Moraltheologie, die auf der ganzen Erde die hochgefeiertste ist, welche in der Tat die sichere Norm bietet, welcher die Leiter des Gewissens folgen können. Zitat Ende. Derselbe Papst schreibt am 13. März 1880, Zitat, Thomas von Aquino und Alphonse de Liguori, die beiden ausgezeichneten Doktoren und ausschließlichen Führer der Heiligen Kirche, Zitat Ende, und meint, Zitat, dass beide gleich weit von laxer Nachsicht und gebührlicher Strenge seien, Zitat Ende. Hieraus geht unwiderleglich hervor, dass alle römischen Morallehrer nicht zufällig, sondern pflichtgemäß sich auf Liguoris Lehre stellen müssen, da diese mit apostolischer Autorität für die ganze katholische Kirche als maßgebend vom päpstlichen Stuhle aus gekennzeichnet ist. In meiner Schrift »Ein Blick in die Morallehre der römischen Kirche« habe ich die Morallehren des heiligen Alphonse von Liguori dem Volke zugänglich gemacht und bewiesen, wie sehr sie in einem sittlichen Staat die Ehe und jede Einzelseele unterwühlen müssen. Um die völlige Übereinstimmung mit den Jesuitenlehren zu erweisen, mögen hier nur die Anweisungen zum Meineid an einigen Stichproben gezeigt werden. Unwahrheit und Meineid. Das Recht eines Volkes und somit das sittliche öffentliche Leben hängt ab von der Art seiner Gesetze, hängt ab von dem Ernste, der Einsicht und der völligen Unbestechlichkeit der Richter und endlich von dem Ernste und der Unerbittlichkeit der Wahrheitspflicht bei allen eidlichen oder eidesstattlichen Aussagen der Zeugen. Wer an einer dieser Voraussetzungen rüttelt, der gefährdet eine sittliche Rechtsprechung und untergräbt so den sittlichen Staat. Wer aber den Zeugen, Angeklagten oder Klägern die unerbittliche Forderung der Wahrhaftigkeit des Eides vor Gericht auch nur an einem einzigen Eck durchlöchert, der macht es dem besten Rechte und dem unbestechlichsten Richter unmöglich, Recht zu sprechen, hilft den Schurken zur Straflosigkeit und liefert die Edlen und Unschuldigen dem Justizmord aus. Wer endlich Meineide außerhalb des Gerichtssaales erlaubt, der nagt die Grundpfeiler des Gerichtshofes an. Die von der römischen Kirche als maßgebende Richtschnur eingesetzte Moral des heiligen Liguori verpflichtet die Priester in der Beichte, also als Stellvertreter Gottes, Unwahrheit und Meineide vor Gericht in ganz bestimmter Form zu erlauben. Über den Gebrauch von Zweideutigkeit heißt es bei Liguori, Zitat, man muss unterscheiden zwischen Amphibologie oder Equivocatio und Restrictio Mentalis, Zitat Ende. Was unter diesen tönenden Fremdworten zu verstehen ist, ist nichts Geringeres als die Täuschung der Hörer eines Eides über seinen eigentlichen Sinn, was ja also in der Wirkung einem Meineid völlig gleichkommt. Die Amphibologie, die nach Liguori erlaubt ist, ist die Verwendung von Wörtern oder Sätzen, die einen doppelten Sinn haben können, wodurch die Hörer des Eides verlockt werden, das Gegenteil des tatsächlich als geschworen anzunehmen. Liguori sagt, Zitat, in diesem Sinne darf man aus gerechter Ursache Zweideutigkeiten gebrauchen und mit einem Eid bekräftigen, denn in solchen Fällen täuschen wir den Nächsten nicht, sondern lassen nur zu, dass er getäuscht wird. Zitat Ende. Das Abgründige der Liguori-Moral ist allein durch diesen Satz erwiesen. Die zweite Ungeheuerlichkeit, die beim Eid nach Liguori erlaubt ist, ist die Restrictio Mentalis, der innerliche Vorbehalt. Der Schwörende darf für sich im Denken einen Zusatz machen, der den Inhalt seines Eides in sein Gegenteil verdreht. Liguori verlangt nur, dass der innerliche Vorbehalt ein solcher sei, der aus den Umständen erkannt werden kann und der aus gerechtem Grund erfolge. Durch diese beiden Vorschriften ist die unerbittliche Wahrhaftigkeit im Eid völlig untergraben. Dies geht noch deutlicher aus den Einzelanweisungen Liguoris hervor. Erstens, man darf andere zum Meineid auffordern. Zitat: Man darf jemanden, von dem man weiß, dass er einen Meineid leisten wird, zum Eide auffordern, wenn eine gerechte Ursache dazu vorliegt. So darf dies ein Richter in Ausübung seines Amtes oder jemand, dem viel daran liegt, durch einen Meineid die Betrügereien eines anderen aufzudecken und so zu seinem Rechte zu kommen. Auch ist es erlaubt, wegen eines Vorteils einen bei falschen Göttern geschworenen Eid zu erbitten. Zitat Ende. Zweitens, ganz allgemein ist jeder Meineid erlaubt, denn, Zitat, es ist erlaubt, etwas Falsches zu schwören, indem man mit leiser Stimme etwas hinzusetzt, was das Falsche wahr macht, wenn die anderen irgendwie wahrnehmen können, dass etwas leise hinzugesetzt wird, obwohl sie den Sinn des Hinzugesetzten nicht verstehen. Zitat Ende. Drittens, in dem Sakrament der Beichte ist Meineid erlaubt. Zitat: Ein Beichtkind, das von seinem Beichtvater nach einer Sünde gefragt wird, die es zwar begangen, aber schon gebeichtet hat, kann schwören, es habe sie nicht begangen, indem es hinzudenkt, die Sünde, die ich nicht gebeichtet habe. Zitat Ende. Viertens, Bruch des Eidversprechens ist erlaubt. Zitat: Wer nur äußerlich schwört, ohne Absicht zu schwören, ist an den Schwur nicht gehalten. Zitat Ende. Fünftens, vor Gericht darf der Zeuge Meineid schwören. Zitat: Es ist gewiss, dass ein Zeuge, der vom Richter nicht rechtmäßig gefragt wird, nicht gehalten ist, die Wahrheit zu sagen. In diesem Falle kann er auch unter seinem Eide versichern, er wisse von dem Verbrechen nichts, obwohl er es doch weiß. Ist ein Zeuge, der vom Ankläger als einziger Zeuge beigebracht wird, verpflichtet, die Wahrheit zu sagen? Nach probabler Ansicht nein. Auch der rechtmäßig vom Richter befragte Zeuge ist nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, wenn nach einer probableren Ansicht der Zeuge nicht gesündigt hat. Auch wenn der Richter gesetzmäßig fragt, das Verbrechen aber ganz geheim ist, dann kann, ja ist der Zeuge gehalten zu sagen, der Angeschuldigte habe es nicht begangen. Und ebenso kann der Schuldige dies sagen, wenn nicht wenigstens ein halbgültiger Beweis gegen ihn vorhanden ist. Zitat Ende. Unter nicht rechtmäßig gefragt werden oder unrechtmäßig gefragt werden, versteht Liguori nicht etwa unrechtmäßige Fragen oder unrechtmäßige Richter, sondern rechtmäßige Fragen eines rechtmäßigen Richters, die gestellt werden, solange der halbvollständige Beweis für das Vergehen noch nicht erbracht ist. Das heißt, solange noch kein Augenzeuge oder noch keine offenbaren Anzeichen für die Tat vorhanden sind. Er fordert also gerade in allen Fällen zum Meineid auf, in denen der Eid für den Schutz des Unschuldigen und für die Erfassung des Schuldigen noch wichtig ist.